Um die richtige Art und Weise, missionarisch tätig zu sein, ging es schon in der Urgemeinde. Deswegen lesen wir heute die zurechtbringende Haltung aus dem 5. Kapitel, wo es um Ananias und Sapphira ging, die doch nicht die richtige Missionshaltung an den Tag legten. Ich lese dort die Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte sein Gut und entwandte etwas von dem Gelde mit Wissen seiner Frau und brachte einen Teil und legte ihn zu der Apostel Füßen. Petrus aber sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du dem Heiligen Geist lügest und entwendetest etwas von dem Gelde des Ackers? Hättest du ihn doch wohl mögen behalten, da du ihn hattest, und da er verkauft war, war es auch in deiner Gewalt. Warum hast du denn solches in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen. Da Ananias aber diese Worte hörte, fiel er nieder und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Es standen aber die Jünglinge auf und taten ihn beiseite und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und es begab sich über eine Weile bei 3 Stunden, dass seine Frau hineinkam und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus antwortete und sprach zu ihr: Sage mir, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Sie sprach: Ja, so teuer. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr denn eins geworden, zu versuchen den Geist des Herrn? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden dich hinaustragen. Und alsbald fiel sie zu seinen Füßen und gab den Geist auf. Da kamen die Jünglinge und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die solches hörten. Schon am Anfang der Gemeinde Jesu, als sie gesammelt worden ist, wurden die Herzen geprüft, ob sie wirklich ein gänzliches Vertrauen zu dem Gott haben, der den Tod in seinem Sohn Jesus Christus überwunden hat. Glaube ist ja die eine Seite, aber das Vertrauen in allen Dingen ist etwas anderes. Die Sorge dieser Welt kann uns sehr schnell in ein verstecktes Misstrauen gegen Gott führen, dass wir nicht mehr ganz offen sind für die Führungen des Herrn. Zunächst allgemein: Alle Gläubigen sollen Zeugen sein. Sollen Zeugen von der Auferstehung Jesu von den Toten sein. Es wird in der Apostelgeschichte immer wieder begründet, es geht auch weiter so, dass die Apostel sagen: Wir reden von dem, der auferstanden ist. Das ist das, was ihr hören sollt und was ihr auch, wenn es annimmt, weitersagen sollt. Es geht um die Auferstehung Jesu von den Toten. Es geht nicht nur um das Sterben am Kreuz auf Golgatha, das ist eins. Wäre Jesus aber nicht auferstanden, hätte das Sterben am Kreuz auf Golgatha keine bleibende Wirkung. Nur durch die Auferstehung von den Toten hat es eine bleibende Wirkung. Und das sollte auch in den Herzen der Gläubigen der ersten Gemeinde pulsieren. Kinder Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus also in das neue Leben hineingekommen sind, befreit von der Sünde, dürfen, und das möchte ich jetzt mal betonen, wir kommen nämlich gleich zu einem Müssen, dürfen in dieser Welt leben. Christen dürfen in dieser Welt leben, weil sie Zeugen der Wahrheit sein dürfen. Es ist kein Muss, sondern ein Dürfen. Sie sind gleichsam wieder in diese Welt gesandt worden, nachdem sie wiedergeboren worden sind, um Zeugen sein zu dürfen. Wir dürfen also hier sein. Es ist keine Last, sondern eine Freude. Eigentlich, so konnten wir schon des Öfteren lesen in Johannes 17, eigentlich gehören wiedergeborene Gläubige nicht mehr in diese Welt. So wie es der Herr gesagt hat, sie gehören jetzt in den Himmel. In der Sekunde ihrer Wiedergeburt gehören sie nicht mehr vom Geist her in diese Welt. Aber Jesus hat gebeten, nimm sie bitte nicht weg, sondern lass sie hier. Sie dürfen noch hier bleiben wegen des Zeugnisses. Und dieses Zeugnis von der Auferstehung Jesu soll den Namen Gottes verherrlichen. Die Gemeinde zu Jerusalem empfing also die Kraft des Heiligen Geistes aufgrund der Auferstehung Jesu. Denn Gott will, dass allen Menschen die Lebensbotschaft, frohe Botschaft ist einfach eine Lebensbotschaft, zuteil wird und sie annehmen. Ganz im Gegensatz zu Kindern der Welt. Die dürfen nicht in der Welt leben, die müssen in der Welt leben. Sie haben keine andere Welt. Sie müssen, ob sie wollen oder nicht. Sie, da gibt es kein Dürfen. Sie müssen in der Welt leben, bis sie abgerufen werden in das Reich der Finsternis. Sie müssen alles hier durchmachen, Höhen, Tiefen und haben keine Hilfe. Ihr Leben besteht nur im Jagen nach Sicherheit, Ehre und Glück und im Genießen von materiellen Dingen. Bewegt vom Geist dieser Welt. Also Menschen, die nicht bekehrt sind und sich nicht bekehren, müssen in dieser Welt leben. Deswegen hört man ja von den meisten Menschen nur Klagen, wie schlecht das Wetter ist und wie krank der eine ist und so andere. Oder wie schlecht die Gesellschaft ist und die Politiker sind schlecht. Die haben gar nichts anderes. Die können nicht über das Reich der Herrlichkeit reden. Sie können keine Zeugen der Überwindung des Todes sein. Sie müssen in diese Welt leben und sich von einem Tag zum anderen quälen, bis sie abgerufen werden und in das Reich der Finsternis gleiten. Sie müssen auch, und das ist das Schlimme, sie müssen diese Gegebenheiten, die materiellen Gegebenheiten genießen, als ob es das eigentliche Leben wäre. Denn wenn sie das nicht täten, dann sind sie sowieso Selbstmordkandidaten. Sie sind verpflichtet, in dem Sand, im Sandkasten dieser Welt immer wieder zu buddeln und was dann hergestellt wird, zu zerschlagen. Immer wieder von vorne zu beginnen. Sie haben keine Hoffnung auf etwas Bleibendes. Deswegen dieser Unterschied, Kinder Gottes dürfen hier leben. Zur Ehre Gottes und das Zeugnis von der Auferstehung Jesu von den Toten weitergeben und Kinder der Welt müssen hier leben. Gott liebt aber alle Menschen und will sie rufen in die Gnade, die durch Jesus Christus entstanden ist. Wenn wir allein in Matthäus 9 mal die Gesinnung Jesu lesen, dann verstehen wir, dass das Gott alle liebt und will nicht, dass sie in der Welt leben müssen und der Verlorenheit entgegengehen, sondern dass sie sich herauslösen lassen. Da heißt es zum Beispiel von dem Herrn, wie er Mitleid über die Menge der Menschen hatte, Vers 36 in Matthäus 9. Da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben, die eigentlich gar nicht wissen, wo sie lang gehen. Das tat dem Herrn leid. Er hatte Mitempfinden. Ich will, dass sie gerettet werden. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist eine Einladung dafür, dass Gott nicht will, dass diese Schafe so umherirren und keinen Hirten haben. Er will, dass sie in die Gegenwart der Gnade gezogen werden. Und dieser Wille sollte sich bereits etablieren in der ersten Gemeinde zu Jerusalem. Darum brauchte es den gesamten Menschen die ganz Hingabe. Denn wir als Gläubige sind die einzigen Zeugen von dem lebendigen Gott. Es gibt sonst kein Zeugnis vom lebendigen Gott. Es gibt Zeugnisse von Göttern, von Geistern, mit denen die Menschen, aber vom lebendigen Gott nicht. Denn Gott offenbart sich nur denen, die in Jesus Christus zu ihm gehören. Allen anderen offenbart er sich nicht. Er sagt nur, ja, schaut mal höchstens in der Schöpfung nach, dann könnt ihr sehen, dass da einer ist. Aber reden kann ich mit euch nicht. Ich kann mich nur durch meinen Sohn Jesus Christus euch mitteilen. Deswegen müsst ihr ganz zu mir kommen. Und Petrus hat deswegen geschrieben, auch in seinem ersten Brief, Kapitel 4, dass wir hinfort die übrige Zeit unseres Lebens von dieser Stunde der Bekehrung an nicht mehr dem Willen der Welt oder der Menschen, sondern dem Willen Gottes leben. Von dieser Sekunde unserer Wiedergeburt an leben wir dem Willen Gottes. Kapitel 4, Vers 2 und 6, da heißt es dann, denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündet, also denen, die sich zwar nicht bekehren, auf dass sie gerichtet werden nach dem Menschen am Fleisch, aber im Geiste Gott leben. Die Gemeinde Jesu, die Kinder Gottes, sollen also das Zeugnis allen geben, ob sie sich bekehren oder nicht. Weil denen, die sich nicht bekehren, das auch gesagt werden muss, und sie dadurch gerichtsreif sind und werden, wenn sie Jesus nicht in ihr Leben aufnehmen. Also die Gemeinde Jesu hat einen wunderbaren Auftrag, Gott zu bezeugen. Allerdings nur die Wahrheit kann in dieser Welt der Lüge bestehen. Die gläubige Gemeinde hier zu Jerusalem sollte am Anfang des Zeugenauftrags deutlich merken und erkennen, dass nur die Wahrheit in einer Welt der Lüge durchkommen kann. Wenn nicht die Wahrheit in der ganzen Wahrheit vorhanden ist, wird sie kein Bestand gegen die Lüge in der Welt haben. Und das sehen wir unter anderem ja auch. Viele fragen sich, wie kommt denn das, dass eine fremde Religion die Oberhand gewinnt in einem christlichen Abendland? Ja, weil die Wahrheit nicht mehr da ist. Ist doch klar. Wenn die Wahrheit da wäre, würden sie nicht Einbruch üben können. Aber weil die, die sich Christen nennen, nicht christlich leben und auch Christus nicht bezeugen als den, der von den Toten auferstanden ist, kann die Lüge Raum greifen. Das sollte also die Urgemeinde gleich feststellen, nur die absolute Wahrheit vor Gott siegt in dieser Welt. Denn Jesus Christus ist in Person die Wahrheit. Und er sprach ja vor Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Wer aus der Wahrheit ist. Also Zeugendienst und Bewegtsein in dieser Welt der Lüge ist nur möglich, wenn wir die Stimme Jesu hören. Und die Stimme Jesu kann nur gehört werden, wenn wir in der Wahrheit leben. Nur ein für Jesus ungeteiltes Herz, in dem nichts anderes zentralen Platz hat, als er allein, der Herr, seine Erlösungstat, sein Wort der Wahrheit kann einen wahren Zeugendienst verrichten. Wo die Priorität im Leben eines Gläubigen verschoben ist, dass Jesus nicht mehr der Herr über allem ist, ist Zeugendienst nicht mehr möglich. Denn nur in der Wahrheit kann gezeugt werden von der Wahrheit. Alle anderen Herzen werden dann vom Vater der Lüge ergriffen, bestimmt und untüchtig zum Dienst für den lebendigen Gott gemacht. Darum sagte ja auch Jesus zu den Frommen in Israel, den Pharisäern, euer Vater ist der Teufel. Ja, ihr seid vom Vater der Lüge. Ach, sie waren doch fromm, sie haben doch die Bibel gelesen, sie haben sie sogar studiert. Das waren Leute, die kannten sich ja aus in den fünf Büchern Mose und den Propheten. Und dann sagt der Herr zu ihnen: Euer Vater ist der Vater der Lüge. Das sollte bedeuten, euer Herz ist nicht ungeteilt für Gott. Ihr habt irgendetwas in eurem Leben, was noch wichtiger erscheint. Und dadurch seid ihr untauglich. Seid ihr für die Lüge offen, obwohl ihr es gar nicht wollt. Ihr denkt, ihr redet die Wahrheit, aber dabei werdet ihr von der Lüge bewegt. Sie dachten ja, sie sind wahr. Sie wollten ja die Kritik gar nicht annehmen. Aber Jesus sagte das ganz deutlich. Wenn ihr nicht ein ungeteiltes Herz für den lebendigen Gott habt, seid ihr dem Druck des Vaters der Lüge ausgesetzt. In Sprüche 2, Vers 7 steht: Er lässt es den Aufrichtigen gelingen. Gott lässt es den Aufrichtigen gelingen. Damit ist gemeint, dass der Wandel durch den Heiligen Geist in der Wahrheit Jesu, der Wandel im Heiligen Geist allein zu einem segensreichen Leben führt und anderen Menschen zur Umkehr hilft. Wir lesen auch ein Wort im Galaterbrief: Gott lässt sich ja nicht spotten. Das ist ja ein Wort nicht zu Ungläubigen gesagt worden, sondern zu Gläubigen. Wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte gelesen haben von Ananias und Sapphira, dann war das so ein Spott. Äußerlich gaben sie vor, sie hätten das ganze Geld des verkauften Ackers den Aposteln zu Füßen gelegt. Aber innerlich waren sie anders eingestellt. Sie hatten etwas entwendet. Sie spotteten somit ihrem Gott, der nämlich in das Verborgene schaut. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das muss er dann ernten. Ananias und Sapphira waren noch bewegt, und es ist mir auch immer wieder ein persönliches Gebetsanliegen, dass, wenn solche Bewegungen aufkommen, sie schnell wieder verschwinden oder ich gar nicht erst hineinkomme, von fleischlichen Sorgen. Naja, die wollten ja was auf die hohe Kante legen, fürs Alter vielleicht. Ist ja auch legitim, das darf man ja. Aber man darf nicht so tun, als ob man alles hingegeben hat. Petrus sagte ja zu ihnen: Naja, ihr hättet das Geld ja überhaupt behalten können. Aber ihr wolltet mit der Glaubensgemeinschaft mitleben, so wie die anderen das gemacht haben. Die haben auch ihre Äcker verkauft und ihr wolltet einfach den guten Schein bewahren. Sie hatten Sorgen, bekannten aber ihre Sorgen nicht und versuchten, das geistliche Werk zu hintergehen. Sie waren ja eigentlich nicht gezwungen, dies zu tun. Sie hätten den Acker überhaupt nicht verkaufen brauchen. Sie hätten überhaupt keine Kollekte in die Gemeinde legen müssen. Aber wenn sie es tun, dann muss es von ganzem Herzen sein. Um der Nachfolge Jesu Rechnung zu tragen, dürfen die fleischlichen, menschlichen Sorgen nie den obersten Platz in unserem Leben einnehmen. Sondern sie sollen vor dem Herrn ausgesprochen werden: Das ist meine Frage, das ist meine Furcht, Herr, leite mich auf deinen Wegen. Aber Ananias und Sapphira wollten mehr vor den Menschen gut dastehen als vor Gott. Der Apostel Paulus kannte dieses Problem ja auch. Er war ja ein fleißiger Verfolger der Gemeinde zunächst und erntete viel Ruhm und Lob durch die hohen Priester, Pharisäer und so weiter. Du bist der richtige Mann, ja, was du dort leistest. Aber er schrieb später im Korintherbrief Folgendes, 2. Korinther 5, Vers 11, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, so passiert's uns manchmal, fahren wir schön mit den Leuten. Ja, er bekennt, wie die menschliche Natur so ist. Aber Gott sind wir offenbar. Gott sieht das ganz genau. Ob wir jetzt nur dem anderen schön reden oder gefallen wollen, nach außen hin, oder ob wir Gott gefallen wollen. Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch in eurem Gewissen offenbar sind. Denn Vers 10 dieses Kapitels sagt er, wir müssen doch alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi, auf das ein jeglicher empfangen, nachdem er gehandelt hat, bei Leibesleben, es sei gut oder böse. Und da kommt es nicht darauf an, was der Einzelne als Rechtfertigung dann sagt, sondern was Gott sieht, was tatsächlich vorhanden ist. Und das hat der Herr Jesus schon in diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld genannt, dass so etwas ins Herz der Menschen kommen kann. Matthäus 13, Vers 22, die Sorge der Welt erstickt das gute Wort vom Leben. Und somit entsteht, das ist die Folge, keine Frucht. Keine Frucht. Ananias konnte also nicht mitwirken in diesem herrlichen Zeugendienst der Gemeinde Jesu. Er war blockiert im Herzen. Sein Herz war geteilt. Und dann hieß es, obwohl er hätte noch auf der Erde leben dürfen, ich kann dich nicht gebrauchen hier. Du musst leider raus. Musst raus. Deswegen, dieses Dürfen ist ja so wichtig. Du darfst um Jesu Willen hier leben, aber ungeteilten Herzens. Die Welt muss hier leben. Du darfst. Aber wenn das Herz geteilt ist, kannst du nicht gebraucht werden. Wir sollen nicht Menschen, sondern Gott gefällig sein. Es sollte also schon in der Urgemeinde deutlich gemacht werden, dass solche, die sich Kinder Gottes nennen, wenn nach Möglichkeit durch den Geist dieser Welt zu materiellen Sorgen und zum Lügengeist verführt werden soll. Da kam doch nun die Frau Sapphira. Sie war auch eine Jüngerin Jesu. Sie glaubte an den Herrn Jesus. Sie gehörte mit zu der Gemeinde. Aber was war bei ihr die Priorität? Das war der Mann. Sie machte sich mit dem Mann eins. Weil der Mann gesagt hat, wir nehmen einfach was weg und sagen, das ist alles, hat sie es auch gemacht. Sie hatte ihr Gewissen nicht allein vor Gott, sondern vor ihrem Mann. Der Mann war wichtiger als Gott in dem Moment. Und sie wurde gefragt, sag ehrlich, ist das alles Geld? Ja, ja, das ist alles. Aha, warum hast du dich mit deinem Mann eins gemacht? Bist du nicht ein Gotteskind? Du gehörst doch deinem Erlöser. Und du gehörst nicht deinem Mann. Du gehörst nicht deinem Nächsten. Du hast auch Gott gelogen, deinem Erlöser. Du kannst auch keinen Zeugendienst in dieser Welt verrichten. Du musst auch raus aus dieser Welt. So kommt mancher Christ in ein lügenhaftes Glaubensleben, aus Liebe zu einem Menschen. Man gibt dann Gott nicht mehr allein die Ehre. Aber Gott in Jesus Christus hat das ganz alleinige Anrecht auf mein Leben, auf unser Leben. Er hat mich erkauft durch das Blut des Lammes am Kreuz. Er hat das absolute Anrecht auf mein Leben. Kein Mensch. Deswegen sind wir nicht in letzter Konsequenz einem Menschen verpflichtet, sondern Gott allein. Das sollte die Gemeinde merken. Aha, so geht das hier lang. Wenn wir hier schon noch auf der Erde sein dürfen, dann sind wir Gott allein verpflichtet. Dann dürfen wir uns gar nicht vom Bruder, von der Schwester, von irgendjemand abhängig machen, sondern von dem, der uns erlöst hat. Denn es soll auch deutlich sein, dass kein Mensch den anderen zum Heil wirklich führen kann in dieser Erlösung, sondern jeder Mensch muss einzeln vor Gott erscheinen. Schon im Psalm 49 steht es ja auch, und das sollte schon eine Vormahnung gewesen sein, in Vers 8, es kann kein Bruder den anderen erlösen noch ihn mit Gott versöhnen. Kann er nicht. Deswegen verlass dich nicht darauf, dass der andere dich da führt. Nein, Gott führt dich. Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen. Man muss es lassen anstehen ewiglich, dass er fortlebe immer da und die Grube nicht sehe. Ein Mensch kann hier keine Prioritäten mehr setzen. Die Urgemeinde sollte das erleben. Sie sollte jetzt in dem Bewusstsein stehen, Jesus allein. Natürlich auch mit den anderen zusammen, die auch Jesus allein in ihrem Herzen haben. Aber nichts im Verbund über den anderen zu Jesus. Darum wurde hier die Mahnung schon des Herrn Jesus im Vorfeld vor Golgatha gegeben, in Matthäus 10, 37, wo er einfach sagt, wer Vater und Mutter, Brüder, Schwestern und so weiter mehr liebt. Hier geht es um die Frage, mehr. Ananias, Sapphira, was hast du jetzt mehr geliebt? Du hast mehr deine Sorge geliebt. Wer etwas mehr liebt als mich, sagt der Jesus, mein nicht wert. Er kann nicht in meinem Auftrag hier sein. Also eine Mahnung zur Umkehr bei den anderen, die eventuell in derselben Versuchung und Anfechtung standen, ihr Herz wieder zu teilen. Es ist also ein Zeugnis gewesen dafür, dass jeder Gläubige auf dieser Ebene anfechtbar ist. Es war nicht nur Ananias und Sapphira, sie waren ein sichtbares Beispiel dafür. Aber jeder Gläubige ist anfechtbar auf dieser Ebene. Sein Herz wieder an irgendetwas anderes zu hängen. An die Dinge dieser Welt, an schönen Urlaub, an weiß ich was, ans Auto, an die Familie, an Menschen. Vielleicht sogar beruhigend an die Gemeinde. Jesus allein. Das ist wichtig. Nur so kommen wir durch, nur so etabliert sich die Wahrheit in unserem Herzen. Ananias und Sapphira wurden leiblich aus der Gemeinde weggenommen und waren untauglich zum geistlichen Dienst. So gibt es auch viele in unseren Tagen und durch die Jahrhunderte überhaupt in der Gemeinde, die auch so ein Todeserlebnis haben, sie schlafen. In der Offenbarung 3, Vers 1 steht ja schon, ja, du hast den Namen, dass du lebst, werde wach. Er hat eingeschlafen. Warum? Geteiltes Herz. Paulus wies auf die Notwendigkeit der geistlichen Wachsamkeit auch die Gemeinde hin, und zwar in Epheser 5, lese ich mal ab Vers 11. Epheser 5. Er mahnt hier und sagt, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Habt keine Gemeinschaft mit denen, die hier leben müssen. Nicht die hier leben dürfen, sondern müssen. Sie schaffen ja Frucht des Todes. Straft sie vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das alles wird aber offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. Dann wird dich Christus erleuchten. Darum seht nun zu, wie er vorsichtig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also auch hier sagt er, die Anfechtung ist ja da, dass man die Prioritäten wieder verschiebt im eigenen Glaubensleben. Achtet aber darauf, wenn sie verschoben wird, schlaft ihr ein und euer Zeugnis ist nicht mehr möglich von der Auferstehung Jesu Christi. Und das wäre nämlich die Frucht. Das Leben bleibt dann fruchtlos, wenn dieses Zeugnis nicht mehr ausgestrahlt, bekannt wird, gesehen wird. Dann ist vielmehr bei den Gläubigen ihr Bekenntnis von Jesus in der Umgebung mehr ein Hindernis als ein Fördernis. Weil man wohl die Worte hört, aber das Leben ist anders. Das habe ich oft genug auch von jungen Leuten gehört auf dem Markt Spandau, die mir dann vom Leben mancher Christen erzählt haben und sagen, na, wenn die Christen sind, was die da alles anstellen und machen und der Pfarrer, der bei der Konfirmation auch betrunken gewesen ist und so weiter, dann will ich doch lieber Abstand nehmen. Ja, der hat zwar von Christus geredet, aber sein Leben war anders. Wenn die Lieblosigkeit den Vordergrund wieder einnimmt oder zänkisches Wesen, Rechthaberei, neidische Wesensart, der Geiz oder Ruhm, Süchtigkeit, dann wird das Evangelium von der Auferstehung Jesu von den Toten verdeckt. Dann ist auch nicht mehr die Fähigkeit zur wirklichen Nächstenliebe. Man muss das ja heute betonen, nicht nur das Wort Nächsten, sondern Nächstenliebe da. Ja, wir sollen ja den Nächsten lieben und nicht beschimpfen. Schimpfen ist ja leicht, das kriege ich ganz schnell hin. Ja, also wenn ich mich nicht da immer vom Herrn zurückziehen lasse, könnte ich auch schimpfen. Aber das will ich gar nicht und darum bete ich darum, Herr, schenke doch die Nächstenliebe. Denn das andere, wenn diese Nächstenliebe dann nicht da ist, dann werden die Worte hart und man wird gesetzlich, untüchtig zum Zeugnis des Lebens. Einige kamen ja zu dem Herrn Jesus in Lukas 13 und sagten, na ja, da in Galiläa, hast du da gehört, da ist ja auf einige der Turm gefallen und dann wurden einige getötet und dann hat der König das Blut mit dem Opfer vermischt und so weiter. Die Antwort des Herrn Jesus sagt, ja, das wird euch auch passieren, wenn ihr nicht umkehrt und euer Leben bessern lasst. Dann werdet ihr genau dasselbe erleben. Weil Jesus uns liebt, gibt er uns mahnende Beispiele, die uns an das neue, das gute Leben der Erlösung erinnern und dem Leben dann verpflichten sollen. Das Gnadengericht, ehe die Sünde richtig wurzelt, wurde hier in der Urgemeinde gehalten. Die Gemeinde hatte ja Pfingsten erlebt, die Kraft des Heiligen Geistes. Und zu jeder Zeit sollte dieses Zeugnis, was sie neu gewonnen haben, vom Widersacher, vom Satan zunichte gemacht werden. Wenn schon das Heilsgeschehen auf Golgatha nicht verhindert werden konnte, der Satan konnte das nicht verhindern, Jesus starb für mich. Er ließ sich davon nicht abhalten. Dann soll doch wenigstens das Auferstehungszeugnis im Leben der Christen verhindert werden. Das sollen sie ja nicht weitergeben. Paulus schrieb an die Korinther, es ist uns nicht unbewusst, was der Feind im Sinn hat. 2. Korinther 2, Vers 11. Ist uns nicht unbewusst, was er mit euch vorhat. Es ging also um die liebevolle Ermahnung und Wiederannahme eines gestrauchelten Glaubensbruders in diesem Kapitel. Und dann sagt der Apostel Paulus, nehmt ihn wieder auf und an. Es ist uns nicht unbewusst, was der Feind im Sinn hat. Der will den völlig ausschalten, dass er gar kein Zeugnis mehr hat. Er soll nie mehr dazu kommen. Das ist das Werk des Teufels. Darum tragt ihn mit, betet für ihn, nehmt ihn wieder auf, nehmt ihn an. Der Auftrag der Gemeinde ist sehr groß, nämlich weltweit, so dass der Herr blockierende Sünde aufdecken muss, bevor sie gänzlich Wurzeln schlägt. Dass Ananias und Sapphira aus der Gemeinde weggenommen worden sind, sollte verhindern, dass andere Gleiches tun und dass es zur Gewohnheit wird. Man kann sich ja an so vieles gewöhnen, wenn man es lange genug macht, dann ist es normal. Dann redet man nicht mehr darüber, ne? Und wenn es noch so schlecht ist, Hauptsache, man macht es immer wieder. Und damit das nicht geschieht, damit diese Sünde nicht wurzelt in den Herzen der ersten Gemeinde, musste ein sichtbares Zeugnis gegeben werden, was passiert, wenn man nicht wachsam bleibt und in der Wahrheit. Sie mussten weggenommen werden. Und dann lesen wir ja, es kam eine Furcht über die ganze Gemeinde. Das heißt, die waren schon angesprochen. Das wollen wir nicht. Wir wollen bei dir sein. Wir dürfen in dieser Welt leben, zum Zeugnis deiner Auferstehung von den Toten. Und wir wollen nicht wieder etwas anderes auf den Thron unseres Herzens rücken lassen. Die Namen dieser beiden Glaubensgeschwister stehen ja auch für etwas Pate, was Gott machen wollte. Er will immer wieder zurechtrücken. Ananias heißt ja, Jahwe ist gnädig. Er ist gnädig. Er könnte ja die ganze Gemeinde dann wieder ausgerottet haben, so wie es einmal zu Mose sagte, Mose, geh mal beiseite, ich will das ganze Volk vertilgen. Hat keinen Sinn, keinen Zweck. Und dann hat ja Mose gebetet, hat gesagt, nee, tu es nicht, denn die Heiden, die würden vielleicht sagen, du konntest sie nicht wieder zurechtbringen. Jahwe ist gnädig, er wollte die Gemeinde festhalten. Und Saphira heißt schön, Saphira schön oder schöne Stadt. In der Urgemeinde stand am Beginn des großen Auftrags aller Welt das Evangelium zu sagen und zu zeigen, dieses mahnende Beispiel, wie zum Beispiel auch bei der Landeinnahme Israels, gab es auch ein mahnendes Beispiel, gleich am Anfang. Als sie nämlich Jericho einnehmen sollten unter Josua, wurde ihnen gesagt, kein Bann, bitte fasst nichts an, klaut nichts. Und dann gab es doch jemand, der was geklaut hat, weil es so schön war. Eine goldene Stange, ein babylonischer Mantel und Silbergeld. War sehr reizvoll. Verscharrte es in seinem Zelt. Und von Stund an war der Sieg weg. Zeugnis war weg. Ach, ihr seid Gottes Volk durchs Rote Meer gegangen. Ja, wo ist denn jetzt eure Kraft? Ja, die kleine Stadt Ai konnten sie nicht einnehmen. 36 wurden umgebracht von ihnen. Und dann betete Josua. Und der Herr sagt, steh auf. Weine hier nicht rum, sondern tut den Bann aus eurer Mitte. Dann bin ich wieder dabei. Und dann hat man es losgeworfen über jeden Stamm und so weiter, bis man den Achan fand. Und gefragt, was hast du gemacht? Ja, so ähnlich wie Ananias und Saphira, ja. Ja, ich habe gestohlen, ich habe was für mich genommen, obwohl ja alles dem Herrn gehörte. Und so, das hast du. Dann musst du jetzt raus aus der Gemeinde. Denn die Gemeinde muss sauber sein. Und dann lesen wir, er wurde gesteinigt und seine ganze Familie und sein Vieh und alles wurde dann getötet. Und plötzlich war der Sieg wieder da. Das ganze Volk Israel hatte Sieg. Das war schon mal so eine Situation und so am Anfang der Gemeinde Jesu auch. Sie sollten gleich merken, es geht um alles. Ihr dürft in dieser Welt leben, aber euer Herz muss ungeteilt für die ganze Wahrheit sein. Saphira, denn ihr redet, und das möchte ich noch da hinzufügen, ihr redet nicht nur von der Gnade Gottes, sondern auch von der Stätte der Herrlichkeit, dem himmlischen Jerusalem, in das alle einmünden sollen. Ihr redet von dem Vollkommenen, von der schönen Stadt, von der Wahrheit, von der Gnade. Und das geht nur, wenn ihr ungeteilten Herzens bleibt. Dieses Gnadengericht also für alle führte zu einer großen Gottesfurcht und Veränderung des Lebens, Entfernung von der Sünde. In Vers 5b und 11 lesen wir, dass es kam eine große Furcht über sie. Die Vollmacht des Heiligen Geistes lebte dann unter ihnen in dieser Gemeinde und bezeugte das wahre Leben in der ganzen Umgebung. Aufrichtigkeit führt also zur Frucht und zum Ziel des Lebens mit Gott in dieser Zeit. So viel zu diesen Versen und zu dem Beispiel von Ananias und Saphira. Es redet aktuell auch für uns heute, dass wir auch in der Entschiedenheit für unseren Heiland allein bleiben.